Erster früher hat Gott oft zu unseren Vorfahren gesprochen. Er hat durch Propheten gesprochen. Er hat es auf viele Arten gemacht. Zweiter aber jetzt, am Ende dieser Zeit, spricht Gott zu uns durch seinen Sohn. Gott hat seinen Sohn zum Erben von allem gemacht. Durch ihn hat Gott auch die Welt gemacht. Dritter Jesus ist wie das Licht von Gottes Herrlichkeit. Er ist wie ein Bild von Gott. Er sorgt für alles mit seiner Kraft. Er hat uns von unseren Sünden befreit. Dann hat er sich neben Gott gesetzt, auf den Platz der Macht im Himmel. Vierter Jesus ist viel mächtiger als die Engel. Er hat einen besseren Namen als sie bekommen. Fünfter Gott hat nie zu einem Engel gesagt, du bist mein Sohn. Heute bin ich dein Vater geworden. Und Gott hat auch nie gesagt, ich werde sein Vater sein, und er wird mein Sohn sein. Sechster Gott schickt seinen ersten Sohn auf die Erde. Dann sagt er, alle Engel sollen vor ihm niederknien. Siebter Gott sagt über die Engel, ich mache meine Engel wie Wind. Ich mache meine Diener wie Feuer. Achter aber über den Sohn sagt Gott, dein Thron, Gott, bleibt für immer. Du regierst gerecht mit deinem Zepter. Neunter du liebst das Gute und hasst das Böse. Darum hat Gott dich gesalbt. Dein Gott hat dich mit Freude gesalbt, mehr als alle anderen. Zehnter Gott sagt, Herr, du hast am Anfang die Erde gemacht. Deine Hände haben den Himmel gemacht. Die Himmel werden vergehen, aber du bleibst. Elfter die Himmel werden alt wie ein Kleid. Zwölfter du wirst sie wie einen Mantel zusammenrollen. Sie werden sich verändern. Aber du bist immer derselbe. Deine Jahre hören nie auf. Dreizehnter Gott hat nie zu einem Engel gesagt, setz dich an meine rechte Seite, bis ich deine Feinde unter deine Füße lege. Vierzehnter alle Engel sind Geister, die dienen. Gott schickt sie, um denen zu helfen, die gerettet werden sollen.